ein altes Dromedar, frisst ein junges Dromedar, grüßt das junge Dromedar, erst das alte Dromedar. Und begegnet sich ein Paar in der Bar zum Dromedar, sagt galant Herr Dromedar, küsst die Hand Frau Dromedar. Und das alte Känguru trägt das junge Känguru, und der kleinste Elefant ist der feinste Elefant. Ja, so sittenrein scheint man ganz allein, heut bei Hasenbeck zu sein. Ja, so sittenrein scheint man ganz allein, heut bei Hasenbeck zu sein.